Los, Leona! Schnell weg hier! Josephine hatte ein dunkles Kleid angezogen und einen leichten Samthut aufgesetzt, von dem ein dichter Schleier herabfiel, der ihr Gesicht verhüllte. Sie nahm den Hut ab. Sie sehen müde aus. Die Abenteuer haben Sie angestrengt, nicht wahr? Die Gräfin antwortete nicht. Sie sah Lupin nicht einmal an. Wie in Trance zog sie einen kleinen Lederbeutel hervor, der einen alten Handspiegel mit goldenem Rahmen, verschiedene Fläschchen, Lippenstift und Bürste enthielt. Sie nahm den Spiegel in die Hand, betrachtete ihr gealtertes Gesicht. Dann goss sie ein paar Tropfen aus einem kleinen Fläschchen auf den Spiegel und rieb die nasse Fläche mit einem Stück Seide. Und wieder betrachtete sie sich. 10, 15 Minuten vergingen so in tiefem Schweigen. In ihrem Blick konzentrierte sich ihr ganzer Wille. Dann erschien ihr Lächeln, zögernd, schüchtern wie ein Strahl der Wintersonne. Nach einem Augenblick wurde es mutiger, die Mundwinkel hoben sich, die Haut bekam mehr Farbe, das Fleisch wurde fester, Kinn und Wangen strafften sich und Anmut überstrahlte wieder das schöne, zarte Gesicht von Josephine Balsamo. Ein kostbarer Spiegel, den Ihnen Ihr Vater da vermacht hat. Mit Hilfe dieses Kleinods erholt man sich von den unangenehmsten Aufregungen. Es ist wahr. Ich habe den Kopf verloren. Das passiert mir selten. Ich habe bei viel gefährlicheren Gelegenheiten sonst immer die Ruhe bewahrt. Bei gefährlicheren? Lupin spürte, dass diese Frau, die ihm vor 2 Stunden so nahe war, sich mit einem Mal von ihm entfernte, dass sie fast zur Fremden wurde. Es gab keine Verbindung mehr zwischen ihnen. Ihre geheimnisvolle Seele versank im Dunkel. Die Seele einer Diebin. Eine verstohlene, unruhige Seele. Feindin des Lichts. Ist das möglich? Ist dieses reine Gesicht, das Gesicht einer unschuldigen Jungfrau, dieser Blick so klar wie das Wasser einer Quelle, nur eine Maske der Lüge? Sie näherten sich der Seine. Der Wagen hielt an. Leonard setzte die beiden Insassen der Kutsche am Rand eines Wäldchens ab und fuhr sofort weiter. Durch das rauschende Schilf der Uferböschung schimmerte der Fluss. Leben Sie wohl, Arsène. Nicht weit von hier finden Sie einen Bahnhof. Und Sie? Ich? Meine Wohnung ist ganz in der Nähe. Ja, aber wo? Ich sehe nichts. Dort. Der Kahn, der durch die Äste scheint. Sagen Sie mir noch eins. Die Worte der Gendarmen, Ihre Anklagen. Ist das wahr? Was kann Ihnen das ausmachen? Und wenn es wahr wäre, hätte das Einfluss auf Ihr Verhalten? Was wollen Sie damit sagen? Etwas sehr Einfaches. Ich will sagen, dass ich Ihre Aufregung verstehen würde, wenn an den ungeheuerlichen Verbrechen, deren mich Beaumagnon und Baron de Tigue beschuldigt haben, nur ein Körnchen Wahrheit wäre. Das könnten Sie mir vorwerfen. Aber Sie haben selbst gesagt, dass Sie Ihren Lügen nicht glauben. Ich bin keine Mörderin. Aber das heute, was Sie vorhin zufällig erfahren haben, das kann Ihnen doch egal sein. Oder meldet sich bei Arsène Lupin so etwas wie ein moralisches Gewissen? Und? Wenn das der Fall wäre? Wenn ich so etwas wie Enttäuschung empfände? Recht so. Das große Wort ist ausgesprochen. Sie sind enttäuscht. Sie sind einem schönen Traum hinterhergelaufen und nun löst sich alles in nichts auf. Jetzt sehen Sie die Frau so, wie sie ist. Und Sie sind enttäuscht. Ja. Ich bin eine Diebin, nicht wahr? Das wollten Sie doch sagen. Eine Diebin. Ja. Und Sie? Und du, mein Kleiner? Sag nichts. Ich kenne dein Leben bis ins kleinste Detail und ich könnte dir allerlei über dich erzählen. Denn ich verfolge deinen Weg schon lange. Dein Vater, Theophraste Lupin, der den Beruf eines Box- und Judo-Lehrers mit dem einträglicheren Beruf eines Betrügers vereinte, wurde verurteilt und starb im Gefängnis. Deine Mutter nahm ihren Mädchennamen wieder an und lebte als arme Verwandte bei einem Vetter, dem Herzog de Dreux-Soubise. Eines Tages stellte die Herzogin das Verschwinden eines Schmuckstücks von größtem historischen Wert fest. Es war das berühmte Halsband der Königin Marie Antoinette. Trotz aller Nachforschungen hat man nie herausbekommen, wer den Diebstahl begangen hat, der mit viel Mut und Geschick ausgeführt worden war. Ich weiß es. Du warst es. Du warst 6 Jahre alt. Meine Mutter war unglücklich, gedemütigt. Ich wollte ihr das Leben erleichtern. Durch einen Diebstahl? Ich war 6 Jahre alt. Heute bist du 20. Deine Mutter ist tot. Du bist stark, intelligent, voll Energie. Wovon lebst du? Ich arbeite. Ja? Indem du die Taschen anderer erleichterst? Was ich über dich erzählen könnte, wäre bestimmt nicht erfreulicher als das, was du vorhin in dem Gasthof über mich gehört hast. Polizisten, Gendarmen, Durchsuchungen, Verfolgungen, du kennst das alles. Sollen wir uns also gegenseitig Vorwürfe machen? Zum letzten Mal, Arsène. Lebe wohl. Nein. Nein. Es muss sein, mein Kleiner. Ich würde dir immer nur wehtun. Versuch nicht, dein Leben mit meinem zu verbinden. Du hast Ehrgeiz, Energie, so viel gute Eigenschaften, dass du deinen Weg frei wählen kannst. Der, den ich verfolge, ist nicht der rechte, Arsène. Warum gehen Sie ihn, Josine? Es ist mein Leben. Ein schreckliches Leben, unter dem Sie leiden. Wenn du das glaubst, warum willst du es dann mit mir teilen? Weil ich Sie liebe? Ein Grund mehr, vor mir zu fliehen, mein Kleiner. Jede Liebe zwischen uns ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Du würdest dich meiner schämen. Und ich würde dir misstrauen. Ja. Ja, Sie haben recht. Aber es ist schrecklich, daran zu denken, dass Sie mich vergessen werden. Man vergisst seinen Retter niemals. Und du hast mich 2-mal gerettet. Wenn man für immer auseinandergeht, muss man sich zurückgeben, was man sich einst schenkte. Geben Sie mir mein Bild wieder, Arsène. Nein, niemals, Josine. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich liebe Sie. Josephine wies ihn nicht mehr zurück. Sie gingen Hand in Hand am Ufer der Seine entlang. Über ihnen schwankte das Schilf. Ihre Kleider streiften die langen, zerbrechlichen Halme, die der Wind bewegte. Ein Wort noch. Wenn ich Sie lieben soll, Arsène, beantworten Sie mir eine Frage. Gibt es eine andere Frau in Ihrem Leben? Keine. Oh, schon eine Lüge. Eine Lüge? Und Clarisse Détic? Oh, eine alte Geschichte. Ein Flirt ohne Bedeutung. Umso besser für Clarisse. Wenn sie sich jemals zwischen uns stellen sollte, ich dann... Ich liebe nur sie, Josine. Ich habe immer nur sie geliebt. Mein Leben beginnt heute.